Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Februar. Etwas erkältet, aber guter Dinge laden wir euch ein, in der nächsten Stunde Beiträgen mit den folgenden Themen zu lauschen. Rebellisches Berlin. Zur Soli-Demo rund um das Gefahrengebiet. Selbstorganisiert Lernen über eine libertäre Bildungsinitiative aus Rio de Janeiro. Newsflash, die zeilenschlagendsten Schlagzeilen des Monats. Traumtagebuch, Neues aus den braunen Abgründen. Wo herrscht Anarchie? Wie jeden Monat leisten wir die Metadokumentation zu den Fortschritten der Anarchie. Und dieses Mal haben wir auch wieder eine bewegende Geschichte für euch. Und zwar begeben wir uns ins zaristische Russland und folgen den Spuren einer besonderen Dissidentin. Zum Schluss gibt es dann noch einen Linktipp. Viel Spaß! Seit ein paar Monaten geht es ja im Friedrichshainer Nordkiez ziemlich rund. Ermächtigt durch das Gefahrengebiet in der Rigaer Straße, kontrollieren, stürmen und drangsalieren die Cops dort so ziemlich jeden. Dagegen widmete sich eine Solidaritätsdemo für rebellische Strukturen Anfang Februar 2016. Wir waren für euch dabei. Frankfurter Allee. Endlich. Ich steige aus der S-Bahn. Schon auf dem Bahnsteig stehen Polizisten in voller Montur. Auch auf dem Weg zum Wagenplatz-Rummelplatz, dem Startpunkt der Demo, sehe ich zahlreiche Wannen und Cops in Rüstung. Dort angekommen, sammelt sich schon eine bunte Menge, um gemeinsam auf den Beginn der Demonstration, die unter dem Motto »Rebellische Strukturen verteidigen, solidarische Kieze schaffen« steht, zu warten. Parteifahren oder Fahren autoritärer linker Gruppen sind erfreulicherweise weder jetzt noch im Verlauf der Demo zu sehen. Die Idee einer Demo durchs Gefahrengebiet entstand einem Text auf Indymedia zufolge schon im Dezember 2015. Der Aufruf, der Anfang Januar erschien, wurde durch die Razzia in der Riga 94 und den zahlreichen anderen Hausprojekten im Friedrichshainer Nordkiez überschattet. Etwas Gutes hatte die Sache dennoch, wurde der Aufruf doch durch die Polizeiaktion zum Selbstläufer. Zahllose Gruppen riefen selbstständig zur Teilnahme an der Demonstration auf. Doch zurück auf die Straße vor dem Rummelplatz. Dort lauschen die Anwesenden den Redebeiträgen verschiedener anderer Projekte, die genau wie die Riga 94 von Gentrifizierung betroffen sind. Als erstes werden aber die Ereignisse im Nordkiez geschildert. Unsere Kämpfe, die wir führen, sind vielseitig, genauso vielseitig wie die Mittel, die wir dafür wählen. Was uns jedoch eint, ist der Glaube daran, dass eine andere Welt nicht nur möglich, sondern zwingend nötig ist. Und genau an dieser Welt arbeiten wir, jeden Tag aufs Neue. In unserem Zusammenleben, unseren Plenars, Küfers, Veranstaltungen und Aktionen hier im Nordkiez. Das, was sich in den letzten 3 Wochen hier im Kiez abgespielt hat, verdeutlicht nochmal, wie sehr dieser Kiez mit allen seinen Widersprüchen, seiner Leidenschaft und seiner Kompromisslosigkeit ein Dorn im Auge der Herrschenden ist. Dass ein kompletter Kiez und seine Bewohnerinnen systematisch mit staatlichem Terror überzogen werden, sei hierbei nur eine Randnotiz wert. Wir sind nicht blind, da wir täglich sehen, was dieser Staat und seine Handlanger in der Lage sind. Demzufolge erwarten wir auf nichts anderes von denen, die tagtäglich morden, abschieben und zwangsräumen. Was jedoch dabei aber neu ist, ist der offene Umgang seitens der Berliner Behörden. So ließ ein Bulle am 16.01., also 3 Tage nach dem ersten Großangriff auf die Riegerstraße 94 im Berliner Klatschblatt BZ verlauten, wir haben das Gebiet auf unserer Tagesordnung ganz nach oben gerückt. Weitere Aktionen werden in den nächsten Wochen folgen. In einem Masterplan sollen linke Gewalttäter gezielt aus dem Kiez vertrieben werden, um so in Verbindung mit Druck ein Klima zu schaffen, in dem die Linke von allein gehen. Dazu gehört unter anderem die Räumung des Szenelands M99 in Kreuzberg. Die Ermittler hoffen dabei auch auf die Verdrängung der Autonomen aus den Kiezen durch steigende Mieten. Kurzum, das, was wir seit Jahren sagen, dass hinter den Bulleneinsätzen, hinter der Aufwertung und der systematischen Verdrängung politisches Kalkül steckt, wurde nun schwarz auf weiß gedruckt. Dass sich diese staatlichen Maßnahmen nicht nur gegen vermeintlich linke Gewalttäter richten dürfte, allen klar sein, die hier leben. Letztendlich geht es um ein eine komplettere Säuberung dieses Bezirks. Auch HG kam wieder zu Wort und erzählte Neuigkeiten aus dem Kampf um seinen Laden in der Manteuffelstraße 99 in Kreuzberg. Die BZ hat mitgeteilt über einen Innensenator, was mich an die 80er Jahre erinnert, als ich mit dem Polizeipräsidenten Hübner zusammen mit seinen Kindern, mit denen ich zusammen in die Schule gegangen bin, in Charlottenburg, demonstriert habe gegen die christdemokratische Politik, dass sie Polizei missbrauchen für Fehler in der Wohnpolitik und Politik an sich und sie dazu nicht gebraucht werden soll. Und damals der Polizeipräsident Hübner in der Demonstration mitmarschiert ist, als SPDler von der CDU geschasst, dass er dann eben die kirchlichen Polizisten innerhalb der Polizei eingeführt hat, weil ihm die Bürgerbeobachtung die Polizei nicht ausgereicht hat. Nun, jetzt will wieder die CDU einen Bürgermeister stellen und mit dem Thema Eskalation wieder Stimmen gewinnen. Und ich möchte deshalb erreichen, dass nicht nur mit dem Thema Eskalation Stimmen gemacht werden und bei der Räumung, der Zwangsräumung, die 3 Wochen vorher angekündigt wird, wenn noch alles geregelten Weg läuft, dass dann da eben ich ein Konzert ermögliche an der Stelle, wo ich den 8. Hauseigentümer, der mich zur Räumung zwingen will, eben gewonnen habe am Tempodrom, am Kunst- und Kulturzentrum Kreuzberg, wo in den 80er Jahren es hieß, 6 Befehlen vom Farbfernseher und organisieren die Krawalle der Häuserkämpfe. Und einer von denen hat den Spitznamen Bayer. Und deshalb möchte ich dort dann unter dem Motto keine Himmelfahrt fürs Bleiberecht eben dort ein Konzert haben am Samstag vor der Zwangsräumungsterminierung, sodass dann eine Aktionswoche geschehen kann, in der alle bedrohten Projekte mit einem Stadtplan versehen von allen Immobilienfirmen und Hausverwaltung und Hauseigentümeradressen, die verantwortlich sind für Menschenschicksalshandel, dort dann Kundgebung machen, Lieder, Schlaflieder für schlaflose Nächte an den Verantwortlichen und Flugblätter an Nachbarn verteilen mit den Opfern von der Politik von Spekulation. Solidarische Grüße gab es außerdem nach Kurdistan und nach Dresden. Wir möchten an dieser Stelle die Menschen in Bakur, Ahmet, Çiçre und Silopi in Nordkurdistan grüßen. Die Widerstand gegen den Terror und der Assimilationspolitik des türkischen Staates leisten und für ein Leben in Freiheit und Würde kämpfen. Die JPG und die JPG, die im syrischen Teil Kurdistans gegen die Faschisten des Islamischen Staates kämpft und die Errungenschaften der Selbstverwaltung und des demokratischen Konföderalismus in Rojava verteidigt. Zeitgleich senden wir an dieser Stelle solidarische Grüße nach Dresden, Amsterdam, in zahlreiche andere europäische Städte, wo sich Antifaschistinnen erneut gegen die Nazischweine unter anderem von Pegida zur Wehr setzen. In Zeiten, in denen neonazistischer Terror so alltäglich geworden ist, dass eine neue brennende Flüchtlingsunterkunft oft nur noch eine Randnotiz in der bürgerlichen Presse wert ist, in denen Montag für Montag bundesweit Tausende von Rassistinnen aufmarschieren und der gesellschaftlichen Status quo schon lange weit rechts von der CDU steht, liegt es vor allem an uns Antifaschistinnen, die Kumpan zwischen organisierten Nazis, rassistischer Politik und dem deutschen Staat offen zu legen. Das Projekt in der Friedrichstraße 54 aus Neukölln bekundete in einem eigenen Redebeitrag ihre Solidarität mit den Projekten im Friedrichshainer Nordkiez. Hallo Friedrichshain! Hallo Anwohnerin! Hallo ihr solidarischen Menschen! Hallo Gefahrengebiet! Solidarische Grüße aus Neukölln, aus dem Kiezladen in der Friedelstraße 54. Die schon länger geplante Demonstration durch Süd- und Nordkiez in Friedrichshain erhält durch die Geschehnisse rund um das Hausprojekt Riga 94 und den 13. Januar eine neue Brisanz. 500 Polizeibeamtinnen, SEK-Einheiten, Hubschrauber und Hundestaffel benötigte die Berliner Polizei unter ihrem Innensenator, dem harten Hund Henkel, für eine Begehung eines Gebäudes zur Gefahrenabwehr. Richterlicher Durchsuchungsbeschluss, konkreter Tatverdacht, ach woher, sind ja schließlich bald Wahlen. Dem voraus gingen Monate der de facto Besetzung ganzer Straßenzüge durch Einheiten der Bereitschaftspolizei aufgrund der niemals offiziell und öffentlich gemachten Deklarierung des Gebietes als besonders kriminalitätsbelasteter Ort oder umgangssprachlich Gefahrengebiet. Dort kann der Büttel dann schalten und walten, wie es gerade genehm ist. Nervige Dauerkontrollen, Durchsuchungen und teilweise stundenlanges Warten in Kälte, Regen und Schnee sind dann an der Tagesordnung. Und wenn das nach Monaten nicht mehr die gewünschte Presse bringt, wird dann spektakulär, aber ohne großes Ergebnis nachgelegt. Hauptsache BZ-Titelseite und der Gewissheit, ich bin Frank unter Polizei. So wütend uns die Überfälle auf unsere Freundin in der Riga 94 und der Liebig 34 machen, so sind sie doch leider logische Konsequenz rebellischer Projekte in einem noch rebellischen Kiez und ein Mosaiksteinchen in der großen Gesamtscheiße, die sich neoliberale Stadt nennt. Denn natürlich sind die genannten und all die nicht genannten Projekte, Häuser und Wohnungen, dem reibungslosen Ablauf von Profitmaximierung und Verdrängung ein gewaltiger Dorn im Auge. In solch rebellischen Kiezen, in der zumindest noch größere Teile der dort lebenden Menschen solidarisch zueinander steht und aktiv für die Gestaltung des direkten Wohn- und Lebensumfelds streitet, fällt es der Aufwertungsmaschinerie schwerer, stößt sie an viele großen und kleinen Ecken auf Widerstand. Und dort, wo InvestorInnen es nicht alleine schaffen, springt mit Begeisterung und Freude der Senat bei. Sei es in subtilerer Weise durch Quartiersmanagement und ähnliche Befriedungswerkzeuge oder wie im Fall der Riegerstraße mit dem Vorschlaghammer. Auch eine Gruppe aus Magdeburg liest einen Beitrag vor. Auch sie sind von Verdrängung und dem drohenden Verlust ihres Freiraums betroffen. Nach einem witzigen Theaterstück, mit dem die BewohnerInnen des Wagenplatzes den Geschehnissen rund um die Riegerstraße Tribut zollen, geht es dann auch endlich los. Mehr als 1000 Menschen ziehen über Boxhagener Straße und die Simon-Dach-Straße in den Nordkiez. Dort wird die Demo mehrmals mit Feuerwerk und Transpi-Aktionen gegrüßt. In einem Auswertungsbericht auf Indymedia ist zudem von zeitweiligem Gerangel mit der Polizei sowie von einem Angriff auf eine Wanne in der Grünberger Straße die Rede. Ein Ende findet die Protestaktion kurz vor der Warschauer Brücke, die mit einem Wasserwerfer versperrt ist. Laut Presseberichten nehmen ungefähr 5000 Menschen an der Demonstration teil, die ungewohnt schnell und friedlich verlief. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Mi rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción. de una poeta, cuando la escuches no me juzguen, nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy una anarquista, no quiero dominarte, soy un artista, te embrujan mis palabras porque soy espiritista, la magia de la música la traigo en las venas, mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena, las alas de mi mente me llevan a donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra, mi bandera es negra. Gerade hörten wir Bandera Negra von der guatemalischen Künstlerin Rebecca Lane. Jetzt schauen wir nochmal über den großen Teich rüber nach Brasilien, genau genommen Rio de Janeiro. Da möchten wir euch eine weitere basispolitische und libertäre Initiative vorstellen. Diesmal geht es um das Thema Bildung. Unweit des riesigen Betonkolosses Maracanau, einem der zuletzt für die FIFA-Weltmeisterschaft renovierten Fußballstadien, liegt etwas nördlich vom Zentrum Rio de Janeiros die Favela Mangueira. Hier, gegenüber der Bahngleise, etwas versteckt über eine Autowerkstatt, hat die Initiative ADEP ihre Räumlichkeiten. ADEP steht übersetzt für direkte Aktion der öffentlichen Bildung und ist eine libertäre Gruppe, die kostenlose Bildungsangebote anbietet. Eines der Hauptaugenmerke der Angebote stellen Vorbereitungskurse auf die Vestibular, die Aufnahmetests für die Universitäten, dar. Denn um in Brasilien auf eine öffentliche Universität gehen zu können, muss ein zentraler Aufnahmetest bestanden werden. Wer es sich leisten kann oder schon dafür Schulden aufnehmen kann, investiert in teure private Vorbereitungskurse. Arme Menschen, das heißt insbesondere BewohnerInnen der Favelas, haben es hier besonders schwer, wie uns Hanna von ADEP erklärt. Der größte Teil der Bevölkerung hat keinen Zugang zu den Universitäten oder zu guter Bildung im Allgemeinen. Abgesehen vom Geld fehlt es einerseits an Zeit, da die Lohnarbeit, welche gerade so die Existenz ermöglicht, keine übrig lässt. Andererseits bieten die öffentlichen Schulen eine so unzureichende Vorbereitung, dass die Aufnahmetests für viele eine nicht zu überwindende Barriere darstellen. Denn die Tests sind sprachlich auf akademischem Niveau und umfassen neben Naturwissenschaften auch Literatur, Fremdsprachen und noch mehr. Aus diesem Grund versuchen Aktive, auch aus dem studentischen Umfeld, kostenlose Vorbereitungskurse anzubieten. Auch mit dem Gedanken, über die Bildung hinaus einen Raum für Politisierung und Organisation zu bieten. Unsere Idee ist, dass die Schülerinnen auch der Gruppe beitreten. Nicht nur, um die Kurse mitzugestalten, sondern auch, um andere politische Aktionen zu machen. Nicht nur in der Gemeinschaft hier, sondern auch außerhalb. Not only inside here in the community, but outside the community too. Dabei ist es nicht so leicht, dem stark klassistischen Bildungssystem Brasiliens entgegenzuwirken. Daher ist es nötig, viel auf die Leute zuzugehen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir versuchen es, indem wir durch die Straßen gehen, mit den Leuten reden, Pamphlete verteilen. Und wir haben eine Sarau gemacht, ein Straßenfest, um die Leute zu erreichen. Wir versuchen also verschiedene Strategien. Aber es ist trotz allem schwierig, denn es ist ein sehr großes Gebiet. So we try a lot of strategies to reach, but it's difficult yet because it's a great territory, it's a big territory. Ein großes Gebiet, das sich entlang eines kleinen Berges erstreckt, mit viel verschlungenen kleinen Gassen. Mangueira ist eine der ältesten Favelas der Stadt. Die ersten Hütten entstanden hier schon Mitte des 19. Jahrhunderts. Yeah, the Mangueira is a very traditional community. Mangueira ist eine sehr traditionelle Gemeinschaft, mit vielen Verbindungen zur Kultur Rios, dem Samba und anderen Sachen. Auch deshalb und sicherlich aufgrund der räumlichen Nähe zum Maracanau-Stadion hat der Bundesstaat Rio de Janeiro die Pazifizierung des Gebiets angeordnet. Die Pazifizierung, also Befriedung, ist ein Projekt der Regierung des Bundesstaates Rio de Janeiro. Die Polizei besetzt die Gebiete der Favelas in der Südzone und Teile der Nordzone der Stadt. Den privilegierten Teil der Nordzone. Denn dieser Teil, in dem auch wir uns jetzt aufhalten, wird als privilegierter Teil der Nordzone angesehen. Die Nordzone ist sehr, sehr groß mit sehr vielen Nachbarschaften. Hier bei uns gibt es eine bessere Infrastruktur, also bessere Transportmöglichkeiten, mehr Schulen. In den anderen Teilen der Nordzone ist es sehr viel schlechter. Mangera wurde also auch befriedet. Einerseits, um den Drogenhandel zu kontrollieren, denn die Polizei steht in Verbindung mit Drogenhändlerinnen. Es geht also darum, die Gemeinschaft zu kontrollieren und Geld mit den Drogen zu verdienen. Und natürlich auch, um die Stadt vorzubereiten auf die Olympischen Spiele oder davor die Fußball-Weltmeisterschaft oder Events, die auf die Stadt zukommen. Auch die Bewegungsfreiheit der Leute möchten sie kontrollieren, denn es kommen viele Fremde und viele Touristen hierher. Sie kommen nach Mangera, um den Samba bzw. die Proben der Samba-Bands zu sehen. Dafür wurde hier ein neuer Ort gebaut, der sehr schön gemacht ist, sehr groß und so weiter. Aber es ist nicht der Ort, zu dem die Gemeinschaft hier geht. Wenn die Bands für die Gemeinschaft proben, dann findet das an einem anderen Ort, hier in der Nähe statt. Dieser neu gebaute Ort ist nur für die Touris. Und das ist die Situation hier. Wir sind in einem stark touristifizierten Slum. This is kind of the situation here. It's a very touristificated Slum. Die Touristifizierung als Form der Gentrifizierung trifft viele der Favelas der Stadt. Insgesamt wird das Leben aber in der ganzen Metropole teurer und Verdrängungsprozesse intensivieren sich. The rents are very, very expensive. Die Mieten sind sehr teuer, sogar in den Slums. Besonders jene, die eine gute Lage haben und über eine gute Infrastruktur verfügen. Die Leute aus der Mittelschicht und der unteren Mittelschicht ziehen zunehmend in die Favelas, da sie sich die Mieten außerhalb der Slums nicht mehr leisten können. Aber ich denke, die Gentrifizierung ist viel intensiver in den Favelas der Südzone, die nahe an den Stränden sind, einen unglaublichen Ausblick bieten und solche Sachen. Da gibt es Hostels und Jazzbars in den Slums, Silvesterpartys und solche Sachen. Leute machen viel Geld mit dieser Art von Slum-Tourismus. So the people are making money in the slums, Slum-Tourism, ne? In diesem Kontext also versuchen einige Aktive, einerseits selbstorganisierte Bildungsangebote inklusive der Vorbereitungskurse für die Uni-Aufnahmetests anzubieten, sowie einen Raum für die politische Mobilisierung zu schaffen. All das in einem prekären Umfeld und vor der Drohkulisse einer äußerst brutalen Polizeirepression. Das englische vollständige Interview hört ihr in Kürze auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Und die deutsche Übersetzung lässt dann hoffentlich nicht allzu lang auf sich warten. Jetzt hören wir etwas Musik, und zwar Maghreb von der chilenischen Band La Revolta. Thank you. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Und nun ist es wieder Zeit für die ehrlichste News-Sendung des Monats mit unserem Newsflash. Rechtsextreme und der Kulturgenuss. Dresden. Überraschenderweise räumte der sächsische Ministerpräsident Tillich Versäumnisse im Umgang mit dem Rechtsextremismus ein. Tillich sagte zudem, jeder solle aufstehen von der Couch, wenn er vom Nachbarn rechtsextreme Sprüche höre. Was zunächst einleuchtet, muss jedoch im speziellen sächsischen Kontext betrachtet werden. PolitikwissenschaftlerInnen untersuchten in Zusammenarbeit mit WirtschaftswissenschaftlerInnen, was Ministerpräsident Tillich damit sagen wollte. Sie kamen zu folgendem Ergebnis. In Sachsen sollen Rechtsextreme nämlich stärker kulturell eingebunden werden. Hört man sie laut sprechen oder grölen, sollten die BürgerInnen von der Couch aufstehen und ihnen Platz machen, wissen die Nazis doch am besten, wo die deutschtümeligsten Programme laufen. TV-Hersteller erwarten entsprechende Umsatzsteigerungen im aktuellen Quartal in Sachsen. AfD wieder Maus gerutscht. Berlin. Nachdem das anarchistische Radio Berlin Anfang Februar das Rätsel um den vermeintlichen SPD-Politiker Tom Schreiber lüftete, legt dieses anarchistisch gesinnte Medium noch eins drauf. Wie die ganze Welt der sozialen Medien mittlerweile hinlänglich weiß, betont die AfD als Begründung dafür, dass die Parteivorsitzende Beatrice von Storch die Erschießung von Frauen und Kindern an den Grenzen forderte, dass diese Maus gerutscht sei, also auf ihrer Computermaus ausgerutscht sei. Das schien zunächst eine eher unglückliche PR-Strategie, doch tatsächlich war dies, wie das A-Radio nun in Erfahrung bringen konnte, nur ein geschickter Schachzug zur Etablierung einer weiteren Kunstfigur im bundesdeutschen Politiktheater. VerschwörungstheoretikerInnen unkten schon lange, wie es sein könne, dass die Enkelin des ehemaligen NS-Reichsministers für Finanzen tatsächlich die Mutter der neuen nationalen Bewegung werden kann. Und dann noch mit dem Namen von Storch. Führende AfD-Mitglieder wollten Spekulationen, wonach die Führerin durch einen weiteren Ausrutscher an die Macht gekommen sei, nicht kommentieren. Journalist angeschossen. Bremerhaven. In Bremerhaven wurde ein Reporter der lokalen Nordsee-Zeitung von Mitgliedern der weltweit organisierten Terrorgruppe Policia, über die wir schon letzten Monat berichteten, angeschossen. Bei der Recherche über die Ausrüstung der Gruppe sprach er dabei mit zwei Mitgliedern. Aussagen der Gang zufolge löste sich bei der Demonstration der Waffen ein Schuss und traf den Journalisten ins Bein. Ein Unfall also. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International bestätigte uns jedoch, dass vor allem investigativ agierende Reporter immer wieder Einschüchterungen durch Mitglieder der Polizei ausgesetzt sind. Gegenwind für linke AktivistInnen. Berlin. In einem Artikel im bürgerlichen Medium Die Welt haben CDU-Politiker Gegenwind gegen linksautonome AktivistInnen gefordert. Einem Senatsbericht zufolge sollen in besonders kriminalitätsbelastenden Orten, sogenannten Gefahrengebieten, große Gebläseanlagen aufgestellt werden. Diese sollen randalierende Personen, die zum Beispiel Autos beschädigen oder Barrikaden bauen, die Fortbewegung erschweren. Zuletzt waren in Berlin zahlreiche Nobelkarossen im Zusammenhang mit der Rigastraße zerstört worden. Die linksradikale Szene zeigt sich jedoch von den Drohgebärden des Senats wenig beeindruckt. Ist doch bekannt, dass sich Gegenwind automatisch in Rückenwind verwandelt, wenn Mensch sich einfach umdreht. Wieder einmal haben wir über GidaLeaks Zugang zu Audiomaterial erhalten, das wir euch nicht vorenthalten möchten. Liebes Tagebuch. Liebes Tagebuch. Ich habe gestern einen heftigen Albtraum gehabt. Ich habe davon geträumt, getortet worden zu sein. Oh, wie ätzend. Diese scheiß Linken mit ihren Torten, Kuchen und ganzen Bäckereien. Und selbst schnöde Dönerbudenbesitzer machen jetzt Stress und werfen uns raus. Naja, wenigstens sind wir jetzt im Revier auf dem Vormarsch. Feine Aktion haben die Kameraden aus Dortmund organisiert. Mit Transparent und allem gegen diesen neuen Anarcho-Laden in der Nordstadt. Okay, hätten noch ein paar mehr sein können. Und oh Mist, also diese Müllabfuhr, die unbedingt vor unserer Kundgebung parken musste. Was soll der Scheiß? Ist doch mit Sicherheit so eine Staatsaktion. Aber freut euch nicht zu früh. Ein AfD-Abgeordneter in Thüringen hat es jetzt ins Rollen gebracht. Mit seiner kleinen Anfrage wird er die Schmarotzer von der Antifa zwingen, Farbe zu bekennen. Das ganze Geflecht der Staatsantifa wird jetzt aufgedröselt. Jetzt geht es ihnen mit Detailfragen zur steuerlichen Behandlung von berufs- und gewerblichen Demonstranten an den Kragen. Damit zerren wir dieses Komplott ans Licht. Ist ja ohnehin ungeheuerlich, dass das bisschen Unfug in den 30ern und 40ern immer noch so als Begründung für alles Mögliche herhalten muss. Da muss sich doch glatt die Polizeigewerkschaft in Sachsen dagegen verwehren, nach rechts offen zu sein. Mann, Mann, Mann. Aber immerhin hat die junge Freiheit einen coolen Artikel der Polizeigewerkschaft abgedruckt, wo die sächsische Staatsregierung zu einer Entschuldigung aufgefordert wird. Auf die anderen gleichgeschalteten Medien ist ja kein Verlass. Erst hatten sie berichtet, dass die Linksterroristen von der Rigaer Straße Säure- und Giftkonfetti auf die Polizei geworfen hatten. Und jetzt plötzlich soll nichts an der Geschichte dran sein. Das stinkt doch in den Himmel. Und von Chemtrails rede ich gar nicht erst. Es gibt nur ein gutes deutsches Qualitätsmedium, von der jungen Freiheit mal abgesehen. Russia Today. Gut, weiß jetzt nicht, warum die sich einen englischen Namen zugelegt haben. Aber wird schon seinen Grund haben. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Die Monate vergehen wie im Flug. Und die Anarchie ist immer mit von der Partie. Wie jeden Monat erfahrt ihr jetzt, wo sich die Anarchie so rumgetrieben hat und welche Zeitungen darüber geschrieben haben. Die selbsterklärte Nachrichten-Community lokalkompass.de aus Castrop-Rauxel scheint, was Autorinnen angeht, jedenfalls nicht wirklich aus dem Vollen schöpfen zu können. Anders lässt sich der Kommentar nicht erklären, der dort unter dem Titel »Wohin geht sie, unsere Gesellschaft?« erschien. Los geht's mit der tiefsinnigen Feststellung: Wer sich diese komplexe und philosophische Frage stellt, sollte sich vielleicht auch fragen, wohin fährt sie, unsere Gesellschaft? Ja, das klingt logisch, irgendwie. Weiter heißt es im Artikel: Denn beim Betrachten der Verhaltensweisen im Straßenverkehr fällt beim Autofahren schnell auf, gerade auf der Autobahn herrscht oft Anarchie, das Gesetz des Stärkeren. Für Schwache ist kein Platz, zumindest kein Verständnis auf der Schnellspur. Für uns unverständlich, dass es keine Lektoratsinstanz gibt, der hätte auffallen können, dass entweder Anarchie herrscht oder das Gesetz des Stärkeren. Nun ja. Dass die Darstellung der Anarchie auch ganz anders klingen kann, zeigt diepresse.com. Unter dem Titel »Ein Gefühl von Freigelassensein« geht es um die Verfilmung von Christine Nöstlingers Roman »Maikäfer flieg« durch Miriam Unger. Die Filmemacherin beschreibt offenbar die anarchische Stimmung in Wien direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Krieg ist vorbei. Es gibt noch keine neue Regierung. Eigentlich herrscht Anarchie. Es gibt weder neue Regeln noch neue Gesetze und man weiß eigentlich überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das wundert uns nicht, weil für uns die Anarchie kein Endzustand ist, sondern ein Prozess immerwährender Entfaltung und Neuentdeckung des Lebens. Ebenfalls um Kunst geht es bei der Deutschen Welle. Dort heißt es dann auch gleich: Kunst darf alles, heißt es, und mag es noch so skurril sein. Und weiter? Und auch für den italienischen Bildhauer Maurizio Savini herrscht materialtechnisch Anarchie in der Kunst. Da fragen wir uns natürlich, was das nun heißen könnte. Also lesen wir weiter und entdecken, es geht um Kaugummi. In entsprechend großen Mengen. Mehr als 10 Kilo braucht er für manche seiner Figuren. Da kommen schnell tausende Stück zusammen. Und was haben Kaugummi und die Anarchie gemein? Richtig. Einmal an den Hacken wird man sie so schnell nicht wieder los. Beständig zeigt sich auch das Internet. Die Neue Zürcher Zeitung beschäftigt sich mit einem Phänomen des Internets, den Online-Dating-Portalen für Schwule, und taucht damit auch in die Geschichte der Anarchie ein. Es ist das Jahr 2002. Das Internet ist der wilde Westen, bevölkert von skurrilen Hobbyprojekten, anarchischen Foren und virenverseuchten Abo-Fallen. Es ist die beste aller Zeiten für das Internet und die schlimmste. Und wir sind froh, dass die Anarchie nicht passé ist, denn das Internet sieht doch heute genauso aus, nur dass aus dem Forum deutschsprachiger AnarchistInnen mittlerweile eine Föderation geworden ist. Wir müssen zugeben, dass uns Auroville bis letzte Woche kein Begriff war. Dabei ist das ein Projekt, mit dem 1968 in Indien die Entwicklung einer utopischen Stadt begründet wurde, die bis heute existiert. Oder wie der Blog mephisto976.de über drei junge Leute schreibt, die dort geboren wurden. Weder Politik noch Polizei haben das Sagen in ihrer Heimatstadt. Es herrscht der Glaube an die Utopie. Klingt spannend. Rund 2000 Menschen leben dort und erhalten ein Grundeinkommen. Doch wie der Titel »Und das soll Anarchie sein?« schon suggeriert, ist nicht alles so schön im Paradies. Allein die Zahl der 5000 bis 6000 indischen Angestellten, die dort mehr oder weniger gut bezahlt arbeiten, aber nicht leben dürfen, verdeutlicht, dass manches im Argen liegt. Nun ja, wenn die Eröffnungs- und Einweihungszeremonie für die Stadt der Utopie vom indischen Präsidenten, Vertretern aus 124 Nationen und 23 indischen Staaten begleitet wird, was kann man da schon großartig erwarten? Jetzt haben wir noch eine kleine Musik-Video-Empfehlung für euch. Das Lied Sweet Little Girl von den Feminists. Die haben zu dem Song ein nettes Video gedreht, von dem wir euch jetzt hier, dem Medium geschuldet, nur die Audiospur präsentieren. Das sehenswerte Video findet ihr auf YouTube. Sag mal, wo fährst denn du lang? Wir sind doch mitten in nirgendwo. Ne Rottenschmidt. Na eben. Aber was hat der Heinz gesagt, der Bräutigam? Naja, hätte er mit der gute Morgen mit, gell? Der hat, also mir hat er gesagt, der hat gesagt, bei Kriebsch, die rechts ab und nicht links ab. Ja. Aber wir sind links gefahren. Ich bin mir ganz sicher, wir sind links gefahren. Das hast du gar nicht mehr mitgekriegt, da hast du gerade ein Bier aufgemacht. War das Kriebsch oder war das Zietsch? Es war Kriebsch, eindeutig. Kriebach, Kriebsch und dann Zietsch ganz woanders. Ach, Scheiße. Was ist jetzt los? Ich hab doch gesagt, Freund, du sollst tanken gehen. Nein, also jetzt machst du nur eine Meter, oder? Ja, 50 Kilometer, nur noch siehst du ja auch, wo wir sind. Ach, der Scheiße. Hä? Das willst du gucken, Mann. Sag dir nicht. Da war der Mann da dran, wo Scheiße. Denn? Na, hier, da ist auch der durchgebissene Kabel da. Okay. Nein, hier, wenn wir das hier oben hier abmachen, das Pinke. Die Nische oder was? Machen wir das rüber, da brauchen wir Orangen. Die haben nicht mal 20 auf Lunch mit. Da geht ja, gar nichts. Wir haben nur mal einfach eine Lüsterklemme. Eine Lüsterklemme, das hab ich schon. Ich glaube. Guck dir mal. Alter Schwede, da geht's mir, Leute. Storm. So, nochmal schnell die Nase putzen und Hustenbonbon einwerfen, denn jetzt gehen wir auf Zeitreise mit unserer bewegenden Geschichte. Was steht hier? An das Sozialistische Revolutionskomitee von Tambov. Luschenowski fuhr mit diesem Zug zum letzten Mal. 11. Februar 1906. Redaktion der Zeitung Russ. Ich verbrachte 24 Stunden an einem Bahnhof. Nochmals so lange an einem anderen und 48 Stunden an einem dritten. Am nächsten Morgen las ich aus der Anwesenheit der Kosaken, dass Luschenowski in diesem Zug saß. Ich kaufte eine Fahrkarte für einen Waggon der zweiten Klasse, direkt neben seinem. Als Gymnasialstudentin verkleidet, rosa Wangen, fröhlich und ruhig, erregte ich keinerlei Aufmerksamkeit. Aber er stieg an diesem Bahnhof nicht aus. Ja. Ich war sehr ruhig und daher nicht in Sorge, ihn eventuell zu verfehlen. Ich musste allerdings über die Schulter eines Kosaken hinwegzielen. Ich feuerte so lange, wie ich konnte. Nach dem ersten Schuss kauerte sich Luschenowski nieder, griff sich an den Magen und begann sich entlang des Gleises von mir zu entfernen. Da rannte ich herunter vom Wagen auf das Gleis und feuerte drei weitere Schüsse in schneller Folge ab, einen nach dem anderen, und zählte jedes Mal neu. Überwältigt sie! Ergreift sie! Erschießt sie! Obwohl sie sich nichts sehnlicher wünschte, brachten die Kosaken Maria Spiridonova nach ihrem Anschlag auf den Gouverneur von Tambov am 16. Januar 1906 nicht um. Sie überwältigten sie, bevor sie sich selbst erschießen konnte, und misshandelten sie schwer. Gouverneur Luschenowski erlag den Schussverletzungen am 10. Februar. Zwei Tage später wird Marias Brief an ihre Genossinnen in der Zeitung Russ veröffentlicht. Die Misshandlungen, die auch nach der Verhaftung weitergeführt wurden, hinterließen bei Maria dauerhafte körperliche Schäden und sie schwebte noch mehrere Wochen zwischen Leben und Tod. In welchem Maße ein oder mehrere Offiziere und andere Schergen auch sexuell übergriffig wurden, schien Maria Spiridonova selbst nicht genau zu wissen. Denn sie wurde in den Tagen nach dem Attentat immer wieder bewusstlos und litt unter Verwirrtheit. Unter anderem aus diesem Grund gab und gibt es auch Zweifel daran, dass Maria den Brief selbst oder vollständig selbst geschrieben hat. Fest steht, dass seine Veröffentlichung in der Russ für ein großes öffentliches Aufsehen sorgte. Viele Medien prangerten die beschriebenen Folterungen als gesetzeswidrig an. Reaktionäre Blätter mokierten sich über den selbstherrlichen, in ihren Augen schon pornografischen Tonfall und die unglaubwürdigen Schilderungen der Folterungen und sexuellen Übergriffe. Währenddessen kritisieren Spiridonova selbst sowie andere SozialrevolutionärInnen das Medienecho als Ablenkung von der Tat an sich. Doch, anders als die meisten der anderen rund 200 SozialrevolutionärInnen und ungezählten AnarchistInnen, die um 1905 Anschläge verübt hatten, verhalf Maria der russischen Geschichte zu einem weiteren Mythos. Ihre Motive waren nicht leicht abzutunende, wie die von bemitleidenswerten Minderheiten, wie Armen, Perspektivlosen, Menschen mit ausländischer Nationalität oder Ähnlichem. Als 21-jährige, junge, hübsche Frau aus der Oberschicht repräsentierte sie eigentlich so gar nicht das Bild einer sogenannten Terroristin. Ihre Attribute trafen eher auf das Bild zu, das sich ein Großteil der Bevölkerung gerne von Russland machte. Aufblühend und mit rosiger Zukunft. Ihr Anschlag war die Vollstreckung eines Todesurteils, das vom Sozialistischen Revolutionskomitee von Tambov ausgesprochen wurde. Maria hatte diese Aufgabe mit großer Überzeugung von ihrer Rechtmäßigkeit übernommen und tagelang einem Mann aufgelauert, der Bäuerinnen und Bauern in seinem Regierungsbezirk brutal unterjochte, sie nach Lust und Laune foltern ließ, die Bewohnerinnen des Verwaltungsbezirks Tambov mit einer großen Polizeipräsenz versuchte einzuschüchtern und der regionaler Vorsitzender der Schwarzen Hundertschaften war, einer rechtsextremen, antisemitischen, monarchistisch-nationalistischen Organisation, die systematisch Umwälzungsbestrebungen von unten mit dem Einsatz von Gewalt unterbinden wollte. Marias Todesstrafe wurde schließlich, jedoch gegen ihren Willen, in lebenslange Haft in Sibirien umgewandelt. Die Amnestie für politische Gefangene im Rahmen der Februarrevolution 1917 befreite sie von dort. Maria übernahm bedeutende Aufgaben in der revolutionären Bauernbewegung und legte sich mit den Bolschewisten an. Diese machten ihr im Gegenzug das Leben zur Hölle und inhaftierten die immer wieder kränkelnde Maria wiederholt. Im Jahr 1920 wurde Maria Spiridonova kurz nach der Befreiung aus einem Gefängnis durch Genossinnen von Emma Goldman besucht, die Ende 1919 aus den Staaten ausgewiesen wurde und in der Folge 2 Jahre in Russland verbrachte. Goldman schrieb 1922: Bei meiner Ankunft in Russland zog ich sofort Erkundigungen über sie ein. Mir wurde von verantwortlichen Kommunisten mitgeteilt, dass ihr Nervensystem vollständig zerrüttet, dass sie an hysterischen Anfällen leide und dass sie zu ihrem eigenen Besten in einem Sanatorium untergebracht sei und die beste Pflege genösse. Ich konnte mit ihr nicht eher als im Juli 1920 zusammenkommen. Sie lebte illegal, das heißt verborgen in Moskau, verkleidet als Bäuerin, genauso wie in den Tagen des Zarismus. Es gelang ihr, sich aus dem Sanatorium mit der besten Pflege zu befreien, das sich als ein bolschewistisches Gefängnis erwies. Ich fand keine Spur von Hysterie bei Maria Spiridonova. Ich fand eine Person in ihr mit dem größten Gleichgewicht, Selbstkontrolle und der schönsten Ruhe, wie ich sie bis dahin noch nie in Russland antraf. Volle 2 Tage hielten mich bei ihr fest, um ihre Erfahrungen über die russische Revolution zu hören. Ich vernahm, wie das Volk sich begeistert erhob, die schönsten Hoffnungen und Möglichkeiten an die Revolution knüpfte und dann von der kommunistischen Staatsmaschine ins Elend und in Enttäuschungen hinabgeschleudert wurde. Sie sprach mit bewundernswerter Klarheit und mit großer Kraft der Überzeugung. Maria Spiridonova wurde Ende der 1930er Jahre wegen eines Hungerstreiks im Gefängnis in die Isolationshaftanstalt von Oryol in Zentralrussland verbannt und zusammen mit 156 weiteren politischen Gefangenen am 11. September 1941 auf Befehl von Stalin im nahegelegenen Medjedew-Wald ermordet. Da das Zeitreisen in tristen Zeiten und Jahreszeiten doch am meisten Spaß macht, zeigen wir euch mit unserem Linktipp, wo ihr im Internet auch selbst in der Vergangenheit stöbern könnt. Archive sind ja eine tolle Sache. Mir jedenfalls macht das Herumwühlen in alten Dokumenten super viel Spaß. Ich fühle mich denn jedes Mal wie eine Entdeckerin, die in weiße Flecken auf der Landkarte vorstößt. Wenn ich dann Sachen finde, denke ich mir so manches Mal, krass, was die da früher schon gemacht haben. Wenn ich das mal eher gewusst hätte, das hätte mir vielleicht einiges an Arbeit erspart. Genauso ging es mir nämlich, als ich im Internetarchiv archive.org auf die libertäre Reihe des Studierendenrates der Universität Halle gestoßen bin. Die libertäre Reihe war anscheinend eine Reihe von Vorträgen über libertäre Politik. Einige davon wurden aufgenommen und auf archive.org hochgeladen und sind uns heute noch zugänglich. Und was sich da finden lässt, ist tatsächlich ganz interessant. Da geht es einerseits um das Leben historischer Anarchisten wie Michail Bakunin oder Rudolf Rocker. Strömungen wie der Syndikalismus oder gewaltfreier Anarchismus werden besprochen. Anarchisten in der Opposition gegen den NS-Staat oder die DDR-Regierung vorgestellt. Auch eine Einführung in anarchistische Theorie findet sich da. Die Vorträge sind alle mindestens 1 Stunde lang, die längsten sogar fast 3. Aber für längere Putz- und Aufräumaktionen ist das ja vielleicht gerade das Richtige. Ihr findet die Audios unter archive.org/details/libreihe. Alternativ könnt ihr auch auf den Link auf unserem Blog klicken. Ja, das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Stunde mit uns. Wir freuen uns auf das nächste Mal im nächsten Monat. Wenn ihr bis dahin Kritik oder anderes Feedback für uns habt, dann meldet euch doch unter aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de oder über Twitter unter @aradio_berlin. Bis dann! derechen, escuché peles pares, una vez de choc contra el ven. En cara no te encara, en la testa, fiesta pera la festa. Pasar de todo, me quedaste.